Bin übrigens nicht Philipp. Ja, weil ich bin Christian Wachtmeister. Wacko. Ich bin übrigens nicht Philipp, ne? Ich bin Christian Wachtmeister, Wacko.